alles ist dir einerlei. Gewinn, Silber, Scheiben, Kerl und erstmal nur Westmänner. Kinderflammen, Flaschen brennen, Mondeslicht, Messer sticht, Hessmann und Hessmann! Du liegst am Gleis, die Nazi-Gang verschwindet leist. Totenstille, Blut an der Welle,